te wellness. Als er ik gas in moet, me gof meer bezinas. Auf dem Hangmob Singer, dicker Pons, mir Schnitt mit Bein, Paula singt Dance. Oh, wenn es heute ein bisschen Radau, am Holz von der Kante in der kleine Stau. Hey, so was halt schlimm ist, also eine Reise, die Köln als Fernseh, so wie Zeit. Ja, ja, ja, ja. It's cool, man. Spieler sind halt nicht wie schlecht, nur mit Hans, du gehen sie uns dann gerecht. Paul hat sie uns für die Sonne brüllt, geht dann auch mal bis sie will. Wollen wir alles nicht mitmachen, auch noch nach dabei lachen. Den Hängen mag singen, heller Stimme, kriegt die Gürt, jede Schau gleiche Rimm. Soll mal leben nicht schwatzen, weil du fehlst zu fatzen. Spielen leider das nicht gerade, nicht mehr, teil sie nun schlag fit. Yo, yo, yo, yo, yo. It's cool, man. Kommt von Zahler durch Korridor geht und die Mäscher ein Kölnchen berät. So lebt der Teil, Schulmess.